Esther, die Königin von Saba, hörte von Salomo. Sie kam mit vielen Leuten nach Jerusalem. Sie brachte Gold, Gewürze und Steine mit. Sie wollte Salomo mit Fragen prüfen. Sie sprach mit ihm über alles. 2. Salomo wusste alle Antworten. Er konnte jede Frage beantworten. Nichts war für ihn ein Geheimnis. 3. Die Königin sah Salomos Weisheit. Sie sah auch den Palast, den er baute. 4. Sie sah sein Essen und seine Diener. Sie sah ihre Kleidung und seine Opfer. Sie sah den Tempel Jahwes. Sie war sehr beeindruckt. 5. Sie sagte zum König, was ich hörte, ist wahr. Es stimmt über deine Weisheit. 6. Ich habe die Geschichten nicht geglaubt. Jetzt habe ich es selbst gesehen. Man hat mir nur die Hälfte erzählt. Du bist viel weiser, als ich dachte. 7. Deine Frauen sind glücklich. Deine Diener sind auch glücklich. Sie sind immer bei dir. Sie hören deine Weisheit. 8. Lobe Jahwe, deinen Gott. Er hat dich zum König gemacht. Gott liebt Israel sehr. Er will Israel immer helfen. Darum bist du König. Du sollst gerecht sein. 9. Sie gab dem König viel Gold. Sie gab ihm auch viele Gewürze und Steine. So viele Gewürze gab es nie wieder. 10. Hurams und Salomos Leute holten Gold. Sie brachten auch Sandelholz und Steine. 11. Der König nutzte das Sandelholz. Er machte Geländer für den Tempel. Er machte auch Geländer für den Palast. Er machte Harfen für die Sänger. So etwas gab es vorher nicht. 12. König Salomo gab der Königin alles. Sie bekam, was sie sich wünschte. Dann reiste sie mit ihren Dienern heim. 13. Salomo bekam jedes Jahr viel Gold. Es waren 666 Talente Gold. 14. Händler und Karawanen brachten auch Gold. Könige und Fürsten brachten Gold und Silber. 15. König Salomo machte 200 große Schilde. Sie waren aus gehämmertem Gold. Jeder Schild hatte 600 Schekel Gold. 16. Er machte auch 300 kleine Schilde. Sie waren auch aus Gold. Jeder kleine Schild hatte 300 Schekel Gold. Er legte sie in das Libanon-Waldhaus. 17. Der König machte einen großen Thron. Er war aus Elfenbein. Er bedeckte ihn mit reinem Gold. 18. Der Thron hatte 6 Stufen. Es gab eine goldene Fußbank. Er hatte Armlehnen an den Seiten. 2 Löwen standen daneben. 19. 12 Löwen standen auf den Stufen. So einen Thron hatte kein anderes Reich. 20. Alle Trinkgefäße waren aus Gold. Alle Dinge im Libanon-Waldhaus waren Gold. Es gab kein Silber. Silber war damals nicht viel wert. 21. Der König hatte Schiffe. Sie fuhren mit Hurams Leuten nach Tarsis. Alle 3 Jahre kamen sie zurück. Sie brachten Gold, Silber und Elfenbein. Sie brachten auch Affen und Pfauen. 22. König Salomo war sehr reich. Er war auch weiser als alle Könige. 23. Alle Könige wollten Salomo sehen. Sie wollten seine Weisheit hören. Gott hatte ihm diese Weisheit gegeben. 24. Sie brachten alle Geschenke mit. Sie brachten Gold, Silber und Kleider. Sie brachten Waffen, Gewürze und Pferde. Das taten sie jedes Jahr. 25. Salomo hatte 4000 Pferde und Wagen. Er hatte auch 12.000 Reiter. Er stellte sie in Städten auf. Einige waren bei ihm in Jerusalem. 26. Er herrschte über viele Könige. Sein Reich reichte bis Ägypten. 27. Der König machte Silber sehr häufig. Es war so viel wie Steine in Jerusalem. Zedernholz war so häufig wie Feigenbäume. 28. Mann brachte Salomo Pferde. Sie kamen aus Ägypten und anderen Ländern. 29. Salomos Geschichte steht in Büchern. Sie steht bei Prophet Nathan. Sie steht bei Ahija und Jedo. Dort steht alles über ihn. 30. Salomo war 40 Jahre König. Er regierte in Jerusalem. Er war König über ganz Israel. 31. Salomo starb und wurde begraben. Er wurde in Davids Stadt beerdigt. Sein Sohn Rehabeam wurde König.